Männer sind die Ratten auf dem sinkenden Schiff. Wir sind die Ratten und tanzen mit dir. Und tanzen mit dir. Und tanzen mit dir. Alle Leute haben irgendwas an. Alle wollen was besser machen. Niemand sieht, dass die Zeit sehr schnell vergeht. Niemand sagt so, was da steht. Wir sind die Ratten. Alle Leute haben irgendwas an. Alle wollen was besser machen. Man sieht, dass die Zeit sehr schnell vergeht. Man sagt so, was da steht. Alle Leute haben irgendwas an. Alle wollen was besser machen. Man sieht, dass die Zeit sehr schnell vergeht. Man sagt so, was da steht. Wir sind die Ratten aus dem sinkenden Schiff. Wir sind die Ratten und tanzen mit dir.